Wozu sollte man sich den Arsch aufreißen, wenn man schließlich doch kein Star wird? Und warum haben Sie Greta dann erdrosselt? Ein früherer Liebhaber von ihr teilte ihr mit, er würde aus Chicago eintreffen. Horace Pennypacker. Woher wissen Sie das? Ach, mein lieber Junge. Pennypacker ist allgegenwärtig. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Cole Porters erste Fassung My Heart Belongs to Horace hieß. Greta fing an, mich kalt zu stellen. Sie ignorierte meine Anrufe. Und da haben Sie beschlossen, ihr nach der Vorstellung einen kleinen Besuch zu machen. Ich hatte nicht vor, Sie zu erdrosseln. Natürlich nicht. Ich wollte nur... Sie sollte verstehen, dass sie mich nicht einfach ignorieren konnte. Verstehe. Ich musste Judith umbringen. Sie war die Einzige im Ensemble, die über mich und Greta Bescheid wusste. Ich weiß, dass sie Ihnen das gesagt hat. Ganz im Gegenteil. Sie hat versucht, mich davon zu überzeugen, dass es Tony Morell oder Della Maitland war. Sie lügen. Es gab keinen Grund, Judith umzubringen. Hände hoch! Och, das wird ziemlich monoton. Drehen Sie sich um. Ich mag das nicht sehr gerne, mir in den Rücken schießen zu lassen. Trotzdem, vielen Dank. Für Sie bin ich doch auch nur ein Nobody. Ganz im Gegenteil. Bevor ich Ihre unglückliche Neigung zu kaltblütigem Mord entdeckte, hatte ich ausgesprochen sanfte Gefühle für Sie. Ich kenne Sie doch. Sobald ich Sie gelangweilt hätte, hätte ich wieder draußen in der Kälte gestanden. Das ist ein Risiko, das alle Liebhaber auf sich nehmen. Sie nicht. Sie sind unbesiegbar. Ja, reden Sie keinen Quatsch. Wann hat denn zuletzt jemand Ihre Anrufe ignoriert? Dazu müsste ich mein Tagebuch konsultieren. Sehen Sie sich an. Sie haben nicht mal Angst. Ich bin nur verwirrt. Ich verwirre Sie? Ich bin über mich selbst verwirrt, dass ich Charaktere so schlecht beurteilen kann. Hab Sie ganz schön getäuscht, nicht wahr? Ich finde Sie noch immer außergewöhnlich attraktiv. Wollen Sie sich aus dieser Situation hinausreden? Ihr Haar. Was ist mit meinem Haar? Haben Sie mal versucht, es in der Mitte zu scheiteln? Bleiben Sie, wo Sie sind. Sie haben wunderbare Gesichtszüge. Vor allem für die Bühne. Große Augen, eine starke Nase, einen ausdrucksvollen Mund. Sie glauben, Sie könnten mich ablenken. Da ist der Spiegel. Schauen Sie doch hinein. Bleiben Sie da. Ich habe die anderen umgebracht. Wieso soll ich Sie da nicht auch umbringen? Noel Coward ermordet. Oh, mein Name würde in die Theatergeschichte eingehen. Ich werde Ihnen etwas sagen, Edward. Etwas, das ich noch nie jemandem gesagt habe. Bin nicht interessiert. Als ich in Ihrem Alter war, verliebte ich mich hoffnungslos in einen älteren Mann. Er hatte keine Zeit für mich. Es war nicht seine Schuld. Sein Gefühlsleben war einfach überfüllt. Meines dagegen war verhältnismäßig leer. Ach Gott, meine Vernarrtheit war unerträglich intensiv. Sie wissen doch, wie sich das anfühlt, nicht wahr, Edward? Sprechen Sie weiter. Der Schmerz über die Ablehnung meines Freundes war so unerträglich, dass hätten sich die Umstände miteinander verbündet. Ich hätte wohl getan, wozu Sie sich gezwungen sahen. Ich glaube Ihnen nicht. Aber es stimmt. Ich glaube Ihnen nicht. Geben Sie mir den Revolver. Werden Sie mir helfen? Ich werde alles tun, was ich kann. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Das Gebäude ist um Himmels Willen! Winifred! Bleiben Sie, wo Sie sind, oder ich schieße! Geh weg, Winifred! Es geht mir gut, Lorny. Aber jetzt tu mir die Liebe und zisch ab. Bleiben Sie da? Schon in Ordnung, Edward. Wir kommen jetzt rein. Cole, bleib, wo du bist. Bleiben Sie da. Edward, geben Sie mir die Pistole. Ich hab Sie gewarnt. Noel? Hallo, Coley. Bist du verletzt? Nein, nicht die Spur. Noel! Du kannst jetzt reinkommen, Winnie. Wo ist der Mörder? Na da. Er besaß so viel Anstand, sich das Gehirn rauszupusten. Sinn und Sinnlichkeit? Die letzte Chronik von Bassett? Was ist mit Band 2 der Welt der Garmantes passiert? Ist in der Kiste. Ich hoffe, du nimmst Bleakhaus mit. Oh, Bleakhaus eignet sich so wenig für den sonnigen Himmel über Pago Pago, Winnie. Der Nebel über Chancery Lane würde einen wunderbaren Kontrapunkt gegen die erbarmungslose Klarheit der Tropen setzen. Pango Pango. Bitte wie? Pago Pago wird Pango Pango ausgesprochen. Im Reisebüro hat man Cole darüber aufgeklärt, dass die Drucker der ersten Landkarte keine Ends mehr zur Verfügung hatten. Faszinierend. Wir leben und lernen. Ja, und dann sterben wir und vergessen alles. Ich hoffe doch, dass dieser kleine Ausflug dich in gute Laune versetzt. 6 Wochen auf einem Schiff. Meine Vorstellung vom Paradies. Bist du eigentlich ganz sicher, dass du alleine fahren willst? Ich werde jeden Augenblick genießen. Eine letzte Gelegenheit, noch einmal die Welt zu sehen, bevor Herr Hitler sie in 1000 Stücke zertrümmert. Ich muss dauernd an diesen jungen Mörder denken. Ach, Winnie, Darling. Der junge Mann war verrückt. Noel, Lonnie, ein Telegramm von Gertrude Lawrence. Ich glaube nicht, dass uns das interessiert, Coley. Liebesaffäre, totaler Flop. Stop. Wann fangen wir an? Stop. Gertie. Erste Probe am 15. Stop. Erwarte dich textsicher. Stop. Kompromisslos. Noel. Und Pango Pango. Und die Lektüre von Dickens unter schwülen Sternen. Pango Pango muss warten. Stirre nicht so rum und grinse, Cole. Schick das Telegramm ab. Lonnie, hol mir Binky an die Strippe. Mhm. Winnie, du musst den neuen Entwurf lesen. Mhm. Ich will Kritik. Verstand. Kein Schmus. Okay. Die männliche Hauptrolle spiele ich selbst. Miss Lawrence wird nicht ermordet. Außer natürlich von mir. Aber Gott weiß, jeder Richter in diesem Land würde mich freisprechen, wenn er wüsste, was jetzt auf mich zukommt. Mad about the boy, I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. Mord im Negligé von Marcy Cahan. Aus dem Amerikanischen von Moshe Kahn. Die Rollen und ihre Darsteller: Noel Coward, Ulrich Mattis. Lorne Lorraine, Frauke Pullmann. Cole Leslie, Bruno Vinzen. Winifred Ashton, Angelika Bartsch. Judith, Alexandra Wilke. Edward, Johann von Bülow. Huskins, Alexander Grill. Toni, Richard Hucke. Und als Greta Cunningham, Marianne Roger. Klavier, Friederike Huck. Technische Realisation, Gertrud Melcher, Rieke Wiebelitz und Mechthild Austermann. Regieassistenz Silke Benn. Regie Michael Schlimgen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustorf.